bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Es war ein milder Frühlingsabend. Gerade hatte es vom Rathaus her 9 Uhr geschlagen. Der kleine Vampir saß in der Krone des Kastanienbaumes und wartete. Jetzt war es sicher spät genug, um seinen Freund Anton zu besuchen. Bestimmt waren Antons Eltern wieder ausgegangen, wie sie es fast jeden Samstag taten. Der kleine Vampir flog zu Antons Fenster und spähte ins Zimmer. Anton saß auf dem Fußboden. Vor sich hatte er eine große Landkarte ausgebreitet. Der Vampir pochte ans Fenster. Anton hob erschrocken den Kopf. Dann erkannte er den kleinen Vampir und öffnete das Fenster. Hallo, Rüdiger. Ich dachte erst, es sei Tante Dorothee. Vor Tante Dorothee brauchst du dich heute nicht zu fürchten. Sie ist zu einem Dorfball geflogen. Zum Tanzen? Bestimmt nicht. Sie lauert vor dem Lokal, bis die ersten Gäste nach Hause gehen. Und dann stärkt sie sich. Dabei verträgt sie diese Leute gar nicht. Die trinken nämlich zu viel. Beim letzten Mal lag Tante Dorothee 2 Nächte lang mit einer Alkoholvergiftung im Sarg. Anton bekam eine Gänsehaut. Am liebsten wurde er überhaupt nicht daran erinnert, dass sich Vampire und damit auch sein bester Freund von Blut ernährten. Zum Glück war Rüdiger immer schon satt, wenn er zu ihm kam. Was hast du mit der Landkarte vor? Schularbeiten? Nein, heute Nachmittag musste ich mit meinen Eltern einen Bauernhof angucken. In einem total verlassenen Nest. Hier, ich zeig's dir auf der Karte. Da. Im kleinen alten Büttel. Ja, so heißt das Kaff. Da wollen meine Eltern eine Woche Urlaub auf dem Bauernhof machen. Allein? Ich muss natürlich mit. Um mal richtig auszuspannen, wie mein Vater sich ausdrückt. Fern vom Großstadtlärm, gute Landluft atmen, spazieren gehen. Oh, na, so schlimm wird es schon nicht werden. Hast du eine Ahnung? Weit und breit nur Rindviecher, gackernde Hühner und wiehernde Pferde. Nichts kann man da machen. Vielleicht reiten? Pah, reiten. Auf diesen Ackergäulen. Oder auf dem Traktor mitfahren. Langweilig. Ich möchte irgendwo Urlaub machen, wo man wirklich was erleben kann. Aber in Klein-Oldenbüttel? Hör dir bloß an, wie die Nachbardörfer heißen. Groß-Oldenbüttel, Totenbüttel, Altmotten, Neumotten. Was kann in solchen Nestern schon los sein? Aber mich fragt ja keiner, wo ich hin will. Ich könnte mir das ganz nett vorstellen. Ich aber nicht. Moment mal, könntest du das wirklich? Naja, die Ortsnamen klingen vielversprechend, als ob es da Vampire gäbe. Vielleicht lernst du ja ein paar kennen, wenn du nach Einbruch der Dunkelheit über den Friedhof von Totenbüttel gehst. Ich? Wir. Wieso wir? Ganz einfach, du kommst mit. Mit dir zusammen wird es der aufregendste Urlaub meines Lebens. Aber ich... Hast du nicht gesagt, du könntest es dir ganz nett vorstellen? Für dich meinte ich. Was für mich gut ist, ist auch für dich gut. Oder sind wir keine Freunde? Doch. Siehst du? Das kommt mir alles zu plötzlich. Wir Vampire lieben keine überstürzten Entschlüsse. Wer spricht denn davon? Meine Eltern fahren erst am nächsten Sonntag. Da haben wir Zeit genug, alles in Ruhe zu überlegen. Wie wir deinen Sarg nach Klein-Oldenbüttel kriegen zum Beispiel. Und wenn er unterwegs verloren geht, dann bin ich vernichtet. Eben, deshalb müssen wir alles genau planen. Wir könnten vielleicht... Meine Eltern, so früh kommen sie sonst nie zurück. Ich fliege. Komm morgen Abend wieder, dann besprechen wir alles Weitere. Zufrieden schloss Anton das Fenster hinter Rüdiger. Jetzt freute er sich sogar auf die Ferien. Seine Eltern aber wunderten sich beim Frühstück am nächsten Morgen. Und du hast also doch Lust bekommen, auf den Bauernhof zu fahren? Mhm. Naja, ich konnte es mir auch gar nicht anders vorstellen. Der Traum jedes Großstadtjungen. Auf Bäume klettern, Baumhäuser bauen, Schnitzeljagden machen, Nachtwanderungen. Machen wir denn sowas? Ich dachte, ihr wollt nur spazieren gehen. Naja, hauptsächlich wollten wir natürlich spazieren gehen. Wir möchten uns ja erholen. Na, und Schnitzeljagden sind vielleicht etwas zu anstrengend für uns. Oh. Ja, aber auf dem Bauernhof gibt es genug Abwechslung für dich. Du kannst beim Füttern helfen, mit dem Bauern aufs Feld fahren. Und dann sind da noch die Kinder der Familie. Ist der Junge nicht genauso alt wie du? Nein, Anton ist ein Jahr jünger. Ach, der. Der interessiert sich nur für Ritter. 500 Stück hat er in seinem Zimmer, hat er mir erzählt. Dann passt ihr doch gut zusammen. Er hat seine Ritter, du hast deine Vampire. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Ritter sind schon vor Jahrhunderten ausgestorben. Rittertum ist finsterstes Mittelalter. Aber Vampire, die gibt es noch. Vampire kommen nur in Büchern vor. In schlechten Büchern, oder? Wie verreisen Vampire? Darüber zerbrach sich Anton den ganzen Sonntag lang den Kopf. Doch er fand keine Lösung. Das Problem begann damit, dass Vampire stets in ihrem eigenen Sarg schlafen mussten. Sie konnten also nur verreisen, wenn sie ihren Sarg mitnahmen. Aber wie? In einen Koffer passte er nicht. Sich den Sarg während des Fliegens unter den Arm klemmen, konnte der Vampir auch nicht. Draußen dämmerte es bereits. Antons Vater kam und brachte einen Teller mit belegten Broten und ein Glas Milch. Mutti meint, es sei Zeit zum Schlafen gehen für dich. Ich habe noch ein Problem zu lösen. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich? Du arbeitest doch bei einer Versandfirma. Ja. Da habt ihr doch öfter was zu verschicken. Allerdings. Ich habe einen Freund, der möchte etwas verschicken. So? Was denn? Eine Kiste. So ungefähr in meiner Größe. Vielleicht auch noch etwas länger. Ziemlich sperrig, wie? Was hat er denn in seiner Kiste, dein Freund? Perlen, Gold, Edelsteine? Ich dachte, du wolltest mir helfen. Will ich doch. Aber schließlich muss ich wissen, um was für einen Transport es sich handelt. Bei deiner Vorliebe für Vampire, da könnte es ja auch ein Vampirsarg sein, oder? Und solche Dinge befördern wir nicht. Wir sind ein anständiges Unternehmen. Wie schade. Es ist nämlich tatsächlich ein Vampirsarg. In einem solchen Fall sollte sich dein Freund lieber an ein Beerdigungsunternehmen wenden. Mutti und ich gehen übrigens noch ein bisschen spazieren. Bleibt ihr länger weg? Naja, wenn wir wiederkommen, wirst du hoffentlich schlafen. Das klappt ja wie am Schnürchen, dachte Anton. Denn kurz nachdem seine Eltern gegangen waren, klopfte es ans Fenster. Freudig schob er die Vorhänge zur Seite und erstarrte. Draußen auf dem Fenstersims hockte jemand. Und das war nicht der kleine Vampir. Anton durchfuhr ein eisiger Schreck. Jetzt klopfte die Gestalt wieder und rief seinen Namen. Die Stimme kannte er. Sie gehörte Anna. Erleichtert, aber auch ein wenig verärgert, öffnete Anton das Fenster und ließ sie herein. Musst du mich so erschrecken? Ich wollte nur mal sehen, ob du auch noch andere Vampirmädchen kennst. Wenn du nämlich zum Beispiel Hallo Julia gerufen hättest, hätte ich dich nicht zu meiner Vampirtagsfeier eingeladen. Vampirtagsfeier? Heute ist der Tag, an dem ich Vampir geworden bin. Mein Geburtstag sozusagen. Der einzige Feiertag, den wir Vampire kennen. Sieh mal, was mir Rüdiger geschenkt hat. Hier, ein Buch. Blutige Bisse. Oh, sehr spannend. Ich weiß. Wieso, kennst du es? Nein, ich dachte nur. Und von Lumpi habe ich die Haarspangen bekommen. Guck mal. Sie sind zwar nicht mehr ganz neu, aber das macht ja nichts. Und jetzt das schönste Geschenk. Es ist an mir, aber du kannst es nicht sehen. Nicht sehen? Nur riechen. Ach so, ein gewisser Geruch, Duft ist mir schon aufgefallen. Ein neues Parfum? Richtig, extra für mich, Mufti Super. Anton schluckte. Mufti Eleganti, das Anna früher gelegentlich benutzt hatte, war schon schlimm genug gewesen. Aber Mufti Super, das roch nach harzer Käse, Schweißfüßen und Stinkbomben. Schnell stellte Anton eine Frage, bevor Anna sich erkundigen konnte, wie ihm das Parfum gefiel. Und was hast du noch bekommen? Das sag ich nur, wenn du nicht lachst. Versprochen. Ja. Ein Schnuller? Ja, der ist zur Zahnpflege. Jeder heranwachsende Vampir muss ihn tragen, damit die Vorderzähne klein bleiben und die Eckzähne lang werden. Aber bekommst du denn Eckzähne? Nun ja, ein bisschen. Aber meinen Schnuller werde ich überwiegend im Sarg tragen. Und sonst nur, wenn mir danach zumute ist. Jetzt sollten wir aber losfliegen. Wohin denn? Zur Gruft natürlich. Zur Gruft? Und was wollen wir da? Oh, meinen Vampirtag feiern. Anton merkte, wie sein Herz schneller schlug. Geburtstagsfeiern kannte er. Die waren lustig und machten Spaß. Aber Vampirtagsfeiern, die waren bestimmt schrecklich. Vielleicht hatte Anna schon Vampirzähne und wollte sie in der Gruft an ihm ausprobieren. Ihm wurde ganz seltsam zumute. Ich kann gar nicht. Ich muss auf Rüdiger warten. Aber der ist doch in der Gruft. Und ich habe keinen Umhang zum Fliegen. Ja, den habe ich dir mitgebracht. Hier, fang. Jetzt komm, sonst wird Lumpi ungeduldig. Lumpi macht auch mit? Na sicher. Vampirtagsfeiern sind seine Leidenschaft. Und die anderen Verwandten, Tante Dorothee und Wilhelm der Wüste und Hildegard die Durstige... Und Sabine, die Schreckliche, und Ludwig, der Fürchterliche. Sind alle unterwegs. Anton war ratlos. Sollte er wirklich mitfliegen? Auf jeden Fall würde er Rüdiger dort treffen. Und viel Zeit blieb nicht mehr bis zum nächsten Sonntag. Das gab den Ausschlag. Anton stimmte zu. Doch als er gemeinsam mit Anna die Gruft betrat... tat sein Entschluss ihm schon wieder leid. Hier war er Lumpi ausgeliefert, dem unberechenbaren älteren Bruder von Anton und Anna. Und dann waren da noch die anderen Vampire, die jeden Augenblick zurückkehren konnten oder vielleicht schon auf ihn lauerten. Vorsichtig blieb Anton in einer dunklen Ecke stehen. Anna aber stürmte auf die einzigen zwei geöffneten Särge zu. Oh, ihr Faulpelze! Habt ihr nicht versprochen, alles für meine Vampirtagsfeier vorzubereiten? Steh sofort auf, Rüdiger! Oh, mein Buch war so spannend. Und Lumpi ist eingeschlafen. Und meine Vampirtagsfeier? Wolltet ihr nicht die Särge zusammenstellen und die Gruft schmücken? Doch, wir hatten auch schon angefangen. Ja, und? Dann wurde es Lumpi schwarz vor Augen und er musste sich hinlegen. Oh, sein üblicher Trick. Was soll Anton jetzt von uns denken? Anton? Ist er denn hier? Ja, aber ich kann gleich wieder gehen. Meinetwegen braucht ihr euch keine Umstände zu machen. Ho, das wäre ja noch schöner. Nein, du bleibst. Eingeladen ist eingeladen. Komm, Rüdiger, wir müssen Lumpi wecken. Lumpi wecken? Mhm. Du weißt doch, wie er ist, wenn er beim Schlafen gestört wird. Bin ja schon wach. Von Rücksichtnahme habt ihr wohl noch nie was gehört. Warte, ich helfe dir beim Aussteigen. Es ist ja nur wegen Annas Vampirtag und wegen Anton. Anton! Wie konnte ich das vergessen? Unser Besuch! Den muss ich doch gleich die Hand schütteln. Herzlich willkommen! Anton hätte am liebsten die Flucht ergriffen. Doch Lumpi war viel größer und kräftiger als er. Und seine Hände hielten ihn wie Schraubstöcke fest. Ganz nah sah Anton den breiten Mund mit den makellos weißen, weit herausragenden Eckzähnen. Und er roch Lumpis Grabesatem. Schlimmer als Mufti Super. Gleich würde er ohnmächtig werden. Das fühlte er. Du hast einen hübschen Pulli, Anton. Reine Schurwolle, was? Ich weiß nicht. Das muss ich fühlen. Oder mit Kunstfaser? Lass mich raten. 40% Schurwolle, 60% Kunstfaser. Hab ich recht? Mit einem kräftigen Ruck zog er Anton zu sich heran, Dann schob er den Rollkragen herunter und entblößte Antons Hals. Wie durch einen Nebel sah Anton Lumpis Kopf näher kommen, sich zu seinem Hals herabbeugen. Nein! Was regst du dich denn so auf? Ich wollte nur das Etikett lesen, das hinten in deinem Pullover eingenäht ist. Ich hatte übrigens recht. 40% Schurwolle und 60% Kunstfaser. Gemessenen Schrittes ging Lumpi zu seinem Sarg zurück und setzte sich auf den Rand. Dann holte er eine Nagelfeile unter seinem Kopfkissen hervor und begann, die langen, gekrümmten Nägel seiner linken Hand zu feilen. Beim Anblick dieser Raubtierkrallen sträubten sich Anton die Haare. Ihr könnt übrigens anfangen. Womit? Mit dem Umräumen. Ja, aber... Rüdiger warf Anna einen beschwörenden Blick zu und schüttelte heftig den Kopf. Dann machte er sich rasch daran, aus 5 Särgen eine Sitzgruppe zusammenzustellen. Zähneknirschend fasste Anna mit an. Als sie fertig waren, führte Anna Anton zur Sitzecke hinüber. Setz dich, Anton. Jetzt beginnen wir mit der Feier. Oh ja, da mache ich auch mit. Womit fangen wir an? Ach ja, womit fangen wir an? Was spielt ihr denn so auf Geburtstagsfeiern, ne? Anton überlegte fieberhaft. Ein harmloses Spiel konnte mit Vampiren lebensgefährlich werden. Endlich fiel ihm etwas ein. Sackhüpfen. Sackhüpfen? Das klingt aber langweilig. Finde ich auch. Außerdem haben wir keine Säcke. Moment mal. Das bringt mich auf eine Idee. Sackhüpfen? Sackhüpfen? Ich hab's. Sarghüpfen! Sarghüpfen? Ja! Wir stellen mehrere Särge hintereinander auf. Mit verschiedenen großen Abständen dazwischen. Und dann müssen wir von Sarg zu Sarg hüpfen, ohne hinzufallen. Wer das schafft, hat gewonnen. Ist das alles? Wart's nur ab! Mit plötzlichem Eifer stellte Lumpi die Hindernisbahn zusammen. Die ersten 2 Särge standen noch ziemlich nah beieinander. Dagegen war der Abstand zwischen dem 2. und 3. Sarg schon größer. Der Raum zu dem 4. Sarg jedoch schien Anton riesig. Ach, das schaffe ich nie. Du musst ja auch nicht immer gewinnen. Rüdiger fing an. Er schaffte nur den Sprung vom 1. auf den 2. Sarg. 1 Punkt, verkündete Lumpi. Anton schaffte einen Sarg mehr und erhielt 2 Punkte. Nun war die Reihe an Anna. In ihrem weiten, viel zu langen Umhang wirkte sie winzig und zerbrechlich. Anton spürte, wie sein Herz schneller schlug. Ihretwegen. Jetzt sprang sie leichtfüßig und wie eine Feder. Das erste Hindernis hatte sie schon überwunden. Bravo, Anna. Psst, keine Beeinflussung. Noch geschafft. 2 Punkte. Abwarten. Ein Sarg fehlt noch. Pass auf dich auf, wollte Anton rufen. Da sauste Anna durch die Luft, landete auf dem letzten Sarg und rutschte ab. Pech! 2 Punkte! Wie Anton! Aber ich bin die Kleinste. Jetzt sprang Lumpi. Verglichen mit Anna war er gewaltig groß, mit breiten Schultern und kräftigen Waden. Kein Wunder, dass er spielend von Sarg zu Sarg hüpfte. Als er den letzten Sarg erreicht hatte, warf er die Arme in die Luft und jubelte. Hehehe, Lumpi, der beste Sarghüpfer aller Zeiten. Kunststück. Oh, sagtest du etwas? Nein, nein. Anna hat nur gemeint, dass du gut springen kannst. Nicht wahr? Bei meiner Ernährung und Lebensweise. Oh. Mein Fingernagel! Abgebrochen! An meinem linken Zeigefinger! Seht doch! Oh, mein schönster, mein längster Nagel! Gehegt und gepflegt habe ich ihn Woche um Woche! Wie stolz war ich! Und jetzt... Und alles wegen Anton! Wegen mir? Jawohl! Du bist schuld! Du mit deinem blöden Spiel! Sarghüpfen! Sowas Dämliches! Aber... Du hast selber Schuld, wenn du beim Springen nicht aufpasst und im Umhang hängen bleibst. Wie bitte? Oh. Ist das der Dank dafür, dass ich so lange in der Gruft geblieben bin? Und nur, um dir einen schönen Vampirtag zu machen? Aber damit ist jetzt Schluss! Und wutschnaubend rauschte Lumpi aus der Gruft. Nun hat er mir die ganze Stimmung verdorben. Warum musst du da auch mit ihm streiten? Warum? Weil ich Haustyrannen nicht leiden kann. Wir könnten zu dritt weiterfeiern. Nein, am liebsten würde ich ins Kino gehen oder in die Disco. Da lassen sie dich auch gerade rein. Oh, du ungehobelter Klotz, du Grobian, mir reicht, ich fliege. Anna. Rüdiger soll ihn nach Hause bringen. Damit war auch Anna verschwunden. Anton aber fiel siedend heiß ein, dass seine Eltern nur einen kleinen Spaziergang machen wollten. Vielleicht waren sie schon zu Hause. Du bringst mich doch. Oh, wenn du warten kannst. Nach dieser anstrengenden Feier brauche ich erstmal eine Ruhepause. Aber ich muss nach Hause. So eilig wird es schon nicht sein. Ich muss erst ein wenig lesen, zur Entspannung. Na, übrigens vergesse ich nie, was ich gelesen habe. Dafür vergisst du, geliehene Bücher zurückzugeben. So, welche? Blutige Bisse. Du hast es sogar Anna geschenkt, obwohl es mir gehört. Oh, und wenn schon. Morgen ist ihr Vampirtag vorbei. Da hätte ich es mir wiedergeholt. Unter Vampiren ist das eben anders. Ganz schön gemein. Würdest du mich jetzt weiterlesen lassen? Moment, wir müssen über den Urlaub reden. Wieso? Ist doch alles klar. Wie meinst du das? Das heißt, dass ich mich entschlossen habe, mitzukommen. Du kommst wirklich mit? Oh, Rüdiger, du bist ein richtiger Freund. Nicht wahr? Im Gegensatz zu Lumpi, der einfach Jörg zu uns in die Gruft eingeladen hat. Welchen Jörg? Jörg, den Aufbrausenden. Er hat Lumpi bestochen. Bestochen? Ja. Hier, sieh mal. Der ganze Kram gehört Lumpi. Ohrkette, Zigarettenetui, Krawattennadel, Taschenkamm. Alles von Jörg, dem Aufbrausenden. Zum Dank hat ihn Lumpi in die Gruft eingeladen. Für eine volle Woche. Ab Samstagnacht. Und? Jörg kann mich nicht ausstehen. Eine ganze Woche mit ihm in der Gruft, das überlebe ich nicht. Anton biss sich auf die Lippen, um seine Freude nicht zu deutlich zu zeigen. Er hatte 100 Ausreden von Rüdiger erwartet. Und nun war der kleine Vampir ohne weiteres bereit, mitzufahren. Nicht nur das. Die Angst vor Jörg, dem Aufbrausenden, zwang ihn dazu, selbst irgendwo unterzukriechen. Jetzt gab es nur noch ein Problem. Wie kam der Vampir mit seinem Sarg nach Klein-Oldenbüttel? Doch auch darüber schien Rüdiger nachgedacht zu haben. Wir fahren am besten mit dem Zug. Du bringst mir etwas von deinen Sachen zum Anziehen mit und dann reisen wir wie zwei ganz normale Leute. Ich wollte schon immer mal in einem Zug sitzen und nicht nur darüber hinwegfliegen. Und deinen Sarg? Den verpacken wir. In Geschenkpapier. Weißt du denn, ob überhaupt ein Zug nach Klein-Oldenbüttel fährt? Etwa nicht. Vielleicht haben die nicht mal Schienen in dem Nest. Dann steigen wir im Nachbardorf aus. Auf jeden Fall musst du dich ganz genau nach den Zugverbindungen erkundigen. Ich? Wir? Du willst doch auch nach Klein-Oldenbüttel. Schon, aber einem Vampir gibt doch niemand Auskunft. Dann fliegen wir eben beide zum Bahnhof. 10 Minuten später landeten Anton und Rüdiger vor dem Bahnhof. Zum Glück war um diese Zeit die Bahnhofshalle menschenleer. Rüdiger versteckte sich draußen unter einer Tanne, während Anton zum Fahrkartenschalter schlenderte. Na, mein Kleiner. Kleiner, ich möchte eine Auskunft. Wann fährt am nächsten Samstag ein Zug nach Klein-Oldenbüttel? Ich nachsehen. Vormittags oder nachmittags? Abends, so um 9. Wie heißt der Ort? Klein-Oldenbüttel. Klein-Oldenbüttel, Moment. Klein-Oldenbüttel, du, da hält kein Zug. Und im Nachbarort Groß-Oldenbüttel? Eine Minute. Moment. Ja. Na also, hier haben wir es ja. Groß-Oldenbüttel. Abfahrt 20.42 Uhr, Ankunft 21.35 Uhr. Sag mal, ist das nicht ein bisschen spät für dich? Zu spät? Nein, mein Bruder fährt mit. Ach so, na. Und der ist wohl älter als du. Viel älter. Na, dann kann ja nichts schiefgehen. Schiefgehen? Wie meinen Sie das? Na, wenn zwei Knirpse wie du um die Zeit Bahn fahren wollten, dann würde der Schaffner bestimmt Verdacht schöpfen. Warum? Die beiden könnten doch von zu Hause ausgerissen sein. Oh. Aber das braucht dich ja nun nicht zu beunruhigen. Dein großer Bruder fährt ja mit. Groß ist er nicht, nur älter. Über 18. Mhm. Na siehst du, dann kann doch wirklich nichts schiefgehen. Dein großer Bruder muss nur seinen Ausweis dabei haben. Ausweis? Damit er sich ausweisen kann. Ach so, ach ja. Ziemlich durcheinander kam Anton draußen bei der Tanne an. Alles in Ordnung? Wenn du einen Ausweis hast? Was ist das, ein Ausweis? Ein Papier, auf dem steht, dass du Rüdiger von Splatterstein bist, geboren. Hab ich. Ehrlich? Natürlich. Dann bring deinen Ausweis unbedingt am Samstag mit, hörst du? Klar, er ist sowieso im Sarg. Anton fiel ein Stein vom Herzen. Wie hatte der Mann am Fahrkartenschalter gesagt? Dann kann ja nichts schiefgehen. Das wollte er nur hoffen. Frühstück am Samstagmorgen brachte Anton kaum einen Bissen herunter. So aufgeregt war er. Allerdings nicht wegen des Bauernhofs, zu dem seine Eltern am nächsten Tag mit ihm fahren wollten. Es war die Zugfahrt mit dem kleinen Vampir am Abend, die ihm im Magen lag. Zu Antons Glück wollten seine Eltern auch an diesem Abend ins Kino. Um 7:45 fuhren sie los. Kurz nach ihnen machte sich auch Anton auf den Weg. Sein Ziel war die Friedhofsmauer. Dort, im Schutz der Sträucher, musste der kleine Vampir auf ihn warten. Rüdiger? Du! Hallo, Anton! Freue mich, dich zu treffen. Ehrlich? Mehr als wenn du Rüdiger getroffen hättest? Naja, eigentlich war ich mit ihm verabredet. Ich weiß. Er wartet doch schon auf dich. Mich hat er nur vorgeschickt, weil er seinen Sarg nicht unbewacht stehen lassen wollte. Komm! Sie fasste Anton am Arm und führte ihn zwischen den Büschen hindurch zur Friedhofsmauer. Dort, im Schatten der Mauer, saß Rüdiger auf seinem Sarg. Du kommst aber spät. Ich musste noch eine Hose für dich heraussuchen. Die Jeans, die ich nehmen wollte, hat meine Mutter in den Koffer gepackt. Und was soll ich nun anziehen? Diese hier. Verschämt hielt Anton seine Kniebundhose aus Leder hoch. Er selber trug die Hose nie, weil er den mit Stickereien verzierten Latz zu albern fand. Und Anna neben ihm teilte anscheinend diese Ansicht. Ich hatte keine andere. Doch dem kleinen Vampir schien die Hose zu gefallen. Mit seinen dürren Fingern strich er über das raue Leder und die Stickereien. Hübsch? Du bist wohl neidisch. Na, aber das ist meine Hose. Die hat Anton für mich mitgebracht. Schnell schlüpfte er hinein. Anton hielt die Hand vor den Mund, um nicht laut zu lachen. Rüdiger sah aus wie eine Vogelscheuche. Das kreidebleiche Gesicht, die schulterlangen Haare, dazu die weite Lederhose, die um seine hagere Gestalt schlotterte. Zögernd holte Anton noch die passende Trachtenjacke und den Tirolerhut hervor. Vielleicht sah Rüdiger damit weniger furchterregend aus. Das gehört dazu, wenn du willst. Oh ja, schön. Oh, wie steht mir die Jacke? Du siehst aus wie ein Faschingsprinz. Na und? Du bist nur eifersüchtig. Und der Hut, so ein mit Feder habe ich mir schon immer gewünscht. Rüdiger machte ein paar stolze Schritte um den Sarg herum. Anna und Anton sahen sich an und verzogen die Gesichter, um nicht laut loszulachen. Verglichen mit seinem normalen Vampir-Aussehen wirkte Rüdiger allerdings eher komisch, fand Anton. Und das war vielleicht ganz günstig, wenn sie mit der Bahn fuhren. Erschrocken sah Anton auf seine Uhr. Der Zug fuhr um 20.42 Uhr ab. Und mit dem schweren Sarg brauchten sie bestimmt 10 Minuten bis zum Bahnhof. Unser Zug fährt gleich. Komm, Rüdiger, beeil dich. Immer mit der Ruhe. Außerdem sitzt mein Hut nicht richtig. Aber wir kommen zu spät. Unsinn. Typisch, Rüdiger. Dann trage ich den Sarg eben alleine. Damit hob Anna den Sarg in der Mitte an. Ihre dünnen Beine schienen unter der schweren Last fast einzuknicken. Aber sie reckte die Schultern und ging los. Anton lief neben ihr her. Soll ich nicht mit anfassen? Nein, ich schaff das schon. Halt, wir müssen den Sarg noch in Geschenkpapier einwickeln. Verblüfft blieb Anna stehen und setzte den Sarg ab. Hast du denn Geschenkpapier? Nein, aber Anton hat welches. Wieso ich? Ich sollte doch nur die Sachen zum Anziehen mitbringen. Pah, und was machen wir jetzt? Ah, vielleicht könnt ihr am Bahnhof Geschenkpapier kaufen. Nein, da gibt es keins. Wenn der Sarg nicht verpackt wird, bleibe ich hier. Bei Jörg dem Aufbrausenden? Nein, nein, ich war natürlich mit. Aber mein Sarg, wenn jemand ihn findet, bin ich verloren. Wie ein Sarg sieht er eigentlich gar nicht aus. Eher wie eine Kiste. Matrosen haben solche Kisten. Aber ich bin kein Matrose. Wie ein Matrose bist du auch nicht angezogen. Trotzdem kann er so eine Kiste haben. Und jetzt sollten wir endlich weitergehen, damit wir den Zug nicht verpassen. Gemeinsam mit Anna trug er den Sarg bis zur hell erleuchteten Bahnhofshalle. Kannst du nicht wenigstens mal fragen? Was soll ich fragen? Ob sie nicht doch Geschenkpapier haben. In Bahnhöfen gibt's doch immer diese Kioske. Na gut, aber mach dir keine zu großen Hoffnungen. Missmutig ging Anton in die Bahnhofshalle. Warum sollte gerade heute ein Kiosk geöffnet haben? Am letzten Sonntag waren alle Geschäfte geschlossen gewesen. Aber da sah er, dass der kleine Laden gegenüber dem Fahrkartenschalter erleuchtet war. Ein Mann saß hinter der geöffneten Scheibe. Haben Sie Geschenkpapier? Ich hatte mal welches, aber ob das noch da ist? Warte mal. Hier in der Schublade war es. Nein, es ist wohl verkauft worden. Aber da, im Regal. Das ist Schrankpapier. Könnte ich das nicht haben? Damit wollte ich eigentlich meine Regale auslegen. Bitte. Naja, meinetwegen. Das Muster war mir sowieso zu grell. Toll. Und wie viel kostet die Rolle? Nichts. Ich schenke sie dir. Und das Stückchen grüne Schleife hier noch dazu. Danke. Wenn ich mal wieder Geschenkpapier brauche, komme ich bestimmt zu Ihnen. Lieber nicht. Das nächste Schrankpapier lege ich nämlich auf die Regale. Jetzt musste Rüdigers Sarg nur noch verpackt werden. Der kleine Vampir mühte sich dabei redlich ab. Schließlich kamen Anton und Anna ihm zu Hilfe. Sorgfältig umwickelten sie den Sarg mit dem bunten Papier. Zuletzt schlang Anna das Band um die Sargmitte und machte eine große Schleife. Oh, sieht er nicht toll aus? Wie ein Geburtstagspaket. Ein Sarg würde jedenfalls niemand darin vermuten. Gehen wir? Ich nicht. Kommst du nicht mit auf den Bahnsteig? Nein. Mach's gut, Anton. Bis bald. Damit breitete sie ihren Umhang aus und flog davon. Mir wünscht sie nichts Gutes. Und wiederkommen soll ich wohl auch nicht. Du bist ja eifersüchtig. Alles überlässt sie mir. Bis zum Zug hätte sie den Sarg wenigstens noch tragen können. Das hat sie bestimmt nur deinetwegen nicht getan. Wieso meinetwegen? Um nicht alle Blicke auf sich zu ziehen. Schließlich hat sie keinen Trachtenanzug an, so wie du. Naja, das hätte ich fast vergessen. Ich bin ja nun kein Vampir mehr. Jetzt bin ich Rüdiger von Schlotterfein, der Hübsche. Wir müssen uns beeilen. In 2 Minuten fährt er zu. Um Teufels Willen. Komm, Anton. Aufgeregt lief Rüdiger zu dem einen Sargende. Anton hob die andere Seite an. Und so durchquerten sie die Bahnhofshalle. Zu ihrem Glück nahm niemand von ihnen Notiz. Und auf dem Bahnsteig waren sie fast allein. Dann lief der Zug ein. Es donnerte und dröhnte. Bremsen quietschten. Fasziniert starrte der kleine Vampir auf die langen Wagen. Anton musste ihn sogar ans Einsteigen erinnern. Schließlich bestiegen sie den Zug und stellten den Sarg neben der Eingangstüre ab. Geschafft. Noch nicht. Hier im Gang können wir nicht bleiben. Und warum nicht? Weil hier zu viele Leute vorbeikommen. Wir müssen uns in ein Abteil setzen. Ich gehe mal nachsehen, ob eins frei ist. Und ich? Du wartest hier. Und wenn jemand kommt? Dann verschwindest du dort in der Toilette und schließt einfach von innen ab. Ich klopfe dreimal, wenn ich zurückkomme. Und mein Sarg? Sarg? Ich sehe keinen Sarg. Oder meinst du dieses längliche, in wunderschönes Geschenkpapier verpackte Überraschungspaket? Meinen Sarg lasse ich nicht unbewacht stehen. Schon gar nicht in einem Zug, wollte Rüdiger wohl sagen. Aber da fuhr die Bahn mit einem Ruck an. Der Vampir machte ein paar taumelnde Schritte und setzte sich dann unfreiwillig rücklings auf seinen Sarg. Überrascht und sprachlos sah er Anton an. Offensichtlich verwirrte ihn das Rumpeln und Rattern des fahrenden Wagens. Am besten bleibst du da sitzen, bis ich wiederkomme. Es wird auch bestimmt nicht lange dauern. Aber beeil dich. Kurze Zeit später hatte Anton ein leeres Abteil gefunden. Rasch ging er zu Rüdiger zurück. Der kleine Vampir saß immer noch auf seinem Sarg und beobachtete ängstlich den schwankenden Boden. Gemeinsam trugen sie den Sarg durch den engen Gang bis in ihr Abteil. Nun waren sie in Sicherheit. Bis auf Weiteres. Das schien auch der kleine Vampir zu denken. Aufatmend ließ er sich in die weichen Polster fallen und reckte sich. Und dein Sarg? Wieso? Der kann auf keinen Fall zwischen den Sitzen stehen bleiben. Wir müssen ihn ins Gepäcknetz stellen. Gepäcknetz? Was ist das? Die Ablage da oben. Das nennt man Gepäcknetz. Ach so. Ja, wenn du meinst. Du kannst ihn gerne hochstellen. Ich bin damit einverstanden. Ich? Glaubst du, ich könnte dieses Ungetüm von Sarg alleine darauf kriegen? Ja, das dachte ich. Sieh her, es geht ganz einfach. Der kleine Vampir nahm den Sarg und stellte ihn scheinbar mühelos auf die Gepäckablage. Oh, aber sonst tust du immer so schwach. Ja, es hängt eben davon ab, ob ich vorher etwas zu mir genommen habe oder nicht. Dann hast du heute schon gegessen? Allerdings. Oder wäre es dir lieber gewesen, wenn ich hier im Zug... Nein, nein. Das dachte ich mir. Ich glaube, ich behalte den Hut auch hier im Zug auf. Oh, Anton, du bist ein echter Freund. Das sieht man schon daran, dass du mir die tollen Sachen geschenkt hast. Geschenkt? Von mir aus gern. Aber ich glaube nicht, dass meine Mutter damit einverstanden... Psst, hörst du nichts? Nein, nur dieses schreckliche Geratter. Da kommt jemand. Zu uns? Na, vielleicht der Schaffner. Hast du deinen Ausweis dabei? Natürlich, im Sarg. Im Sarg? Da ist er am sichersten. Oh nein. Und wenn der Schaffner kommt und deinen Ausweis sehen will? Ach so. Du meinst, weil wir den Sarg eingewickelt haben? Genau. Dann musst du das Papier losmachen und der Schaffner kann sehen, dass es überhaupt kein Paket ist. Meinst du? Und was machen wir nun? Keine Ahnung. In diesem Moment wurde die Abteiltür geöffnet und eine Dame guckte freundlich blinzelnd zu ihnen herein. Ist bei Ihnen noch ein Plätzchen frei? Ja, also, wissen Sie... Anton musste auf jeden Fall verhindern, dass sich die Dame zu ihnen ins Abteil setzte. Nur wie? Doch es war schon zu spät. Die Dame hatte anscheinend Antons Zögern ganz anders gedeutet. Sie bedankte sich und trat ein. Nachdem sie sich gesetzt hatte, begann sie fröhlich ein Gespräch. Dabei schien sie gar nicht zu merken, wie unerwünscht sie war. Gott sei Dank, Sie sind nicht Raucher. Eben habe ich in einem Abteil gesessen mit zwei sehr netten Herren. Aber schon nach kurzer Zeit fingen sie an zu rauchen. Und da ich Rauch nicht vertrage, bin ich lieber ausgewandert. Übrigens, ich heiße Frau Giftig mit C-H. Und Sie? Wir... Ja, Sie. Ich kann Sie gar nicht richtig sehen. Alles ist so verschwommen. Nein, sowas. Meine Brille. Ich habe meine Brille gar nicht aufgesetzt. Aufgeregt fing sie an, in ihrer Handtasche zu suchen. Anton biss sich auf die Lippen. Er konnte nämlich genau sehen, wo ihre Brille war. Ein Brillenbügel guckte aus der Brusttasche ihrer Jacke heraus. Auch Rüdiger hatte es bemerkt. Mit einem bedeutungsvollen Kopfnicken machte er Anton darauf aufmerksam. Für ihn und auch Anton war es viel ungefährlicher, wenn sie die Brille nicht fand. Jetzt klappte Frau Giftig die Handtasche zu und seufzte. Ich muss die Brille bei meiner Tochter liegen gelassen haben. Zum Glück habe ich zu Hause eine Ersatzbrille. Anton und der kleine Vampir sahen sich an und lächelten verschwörerisch. Doch ihre Heiterkeit hielt nicht lange an. Wie war noch Ihr Name? Also ich bin Anton Bohnensack. Und das ist mein Bruder, Rüdiger von Schlotterstein. Mhm. Brüder, ach wie nett. Aber warum haben Sie dann zwei verschiedene Familiennamen? Zwei verschiedene, unsere Mutter hat zweimal geheiratet. Wissen Sie, mein Bruder stammt aus erster Ehe, er ist auch viel älter. Oh, so viel? Na, wie alt ist er denn? 14. 14? Na, dann darf ich ja noch du zu euch sagen. Dürft ihr denn überhaupt noch so spät abends unterwegs sein? Macht eure Mutter sich keine Sorgen? Die doch nicht. Wir fahren nämlich zu unserer Tante aufs Land, nach Klein-Oldenbüttel. Oh, dann haben wir ja dasselbe Reiseziel. Wieso? Fahren Sie etwa auch nach Klein-Oldenbüttel? Oh nein, aber ich muss in Groß-Oldenbüttel aussteigen, genau wie ihr. Ich wohne in Laumühlen, einem Nachbarort. Ja, wie heißt denn eure Tante? Wie unsere Tante heißt? Ja. Tante Inge, ihren Nachnamen weiß ich nicht mehr. Inge Piepenbrink? Nein. Inge Grotenblum? Nein. Naja, also so genau kenne ich mich in Klein-Oldenbüttel auch nicht aus. Und das da oben ist wohl ein Geschenk für die Tante. Damit deutete sie auf den Sarg in der Gepäckablage. Ja, ja. Das ist aber groß. Es ist auch viel drin. Alles, was man auf dem Land nicht kaufen kann. Hemden, Hosen, Handtücher, Zahnbürsten. Und Blut. Blut in Flaschen, Blut in Gläsern, Blut in Dosen. Wie bitte? Mein Bruder macht nur Witze. Also mit solchen Dingen spaßt man nicht. Blut ist etwas sehr Kostbares. Unser Lebenssaft. Oh, ja. Früher war ich Blutspenderin. Blutspenderin? Mhm. Hatten Sie denn so gutes Blut? Und ob. Ich habe noch immer gutes Blut. Aber jetzt spenden Sie keins mehr? Nein. Dann müssten Sie ja voller Blut sein. Rüdiger entblößte sein schreckliches Raubtiergebiss und mit verzücktem Blick erhob er sich Zentimeter um Zentimeter von seinem Sitz. Erschrocken sprang Anton auf und drückte Rüdiger auf seinen Sitz zurück. Was ist? Ist deinem Bruder schlecht geworden? Ja, ja, wahrscheinlich hat er nicht genug gegessen. Ach, dein Bruder hat Hunger. Na, wenn das alles ist, zu essen habe ich genug. Eifrig packte die nette Dame ihren Reiseproviant aus. Dann ermunterte sie Anton und Rüdiger, kräftig zuzulangen. Anton nahm sich ein Wurstbrötchen. Rüdiger aber verzog voller Abscheu das Gesicht. Schließlich griff er zögernd nach einem Käsebrötchen. Schmeckt's sehr. Dabei gab Rüdiger das Brötchen an Anton zurück, der es genüsslich verzehrte. Und eure Mutter hat euch überhaupt nichts mitgegeben? Nö. Na sowas. Um euch Kinder muss man sich doch kümmern. Ihr dürft mich auch Tante Gretel nennen. Fahrt ihr denn öfter allein mit der Bahn? Nein, sonst fliegen wir immer. Dein Bruder ist wirklich ein Spaßvogel. Idiot. In diesem Augenblick wurde die Abteiltür geöffnet. Der Schaffner trat ein und verlangte die Fahrkarten. Mit zitternden Fingern reichte Anton sie ihm. Ihr wollt also nach Groß-Oldenbüttel? Ja, ich meine, nein. Eigentlich wollen wir nach Klein-Oldenbüttel. Nach Klein-Oldenbüttel? So, so. Sie wollen Ihre Tante besuchen. Sie kennen die beiden? Das ist doch Tante Gretel. Ach, sie gehören zusammen. Zu Antons Erleichterung hörte Frau Giftig die Frage gar nicht richtig. Sie suchte immer noch nach ihrer Fahrkarte. Geistesabwesend nickte sie. Na, wenn das so ist. Es hätte mich auch gewundert, wenn zwei Jungen in dem Alter noch so spät allein unterwegs wären. Ach, da ist sie ja. Damit reichte sie dem Schaffner die Fahrkarte. Er warf einen kurzen Blick darauf und gab sie der Dame zurück. Entschuldigen Sie bitte, dass es so lang gedauert hat, aber ich habe meine Brille bei meiner Tochter vergessen. Ihre Brille? Aber die steckt doch in Ihrer Jackentasche. Mit diesen Worten verließ der Schaffner das Abteil. Die Dame aber machte ein sehr ungläubiges Gesicht. Meine Brille? In der Jackentasche? Ja, stimmt das denn? Anton gab keine Antwort. Er wusste nur eins. Der kleine Vampir und er mussten verschwunden sein, bevor sie ihre Brille aufgesetzt hatte. Wir müssen fliehen. Und wohin? Nach draußen auf den Gang. Und mein Sarg? Den nehmen wir natürlich mit. Da ist sie ja! Kopfschüttelnd zog sie ihre Brille aus der Brusttasche. Dann begann sie, sie umständlich zu putzen. Dabei sah sie Anton mit ihren schwachsichtigen Augen vorwurfsvoll an. Und ihr habt mich einfach so sitzen lassen, obwohl ihr genau wusstet, wo meine Brille war. Statt mir zu helfen, habt ihr euch über mich lustig gemacht. Nein. Wir haben ihre Brille auch eben erst gesehen. Komm, Rüdiger. Gleich hat sie ihre Brille fertig geputzt. Eben erst gesehen? Ihr habt von Anfang an gewusst, wo meine Brille steckt. Nein, sie machen sich ein ganz falsches Bild von uns. So, ein falsches Bild mache ich mir? Das wird sich gleich ändern, wenn ich euch durch meine Brille sehen kann. Mit einer energischen Bewegung setzte sie ihre Brille auf und starrte Rüdiger fassungslos an. Sie öffnete den Mund zu einem Schrei, dann aber sank sie ohnmächtig in sich zusammen. Anton und Rüdiger flüchteten auf den Gang. Ächzend und stöhnend schleppten sie den schweren Sarg bis ans Zugende. Plötzlich fuhr der Zug langsamer. Sie mussten gleich in Groß-Oldenbüttel sein. Tatsächlich. Jetzt hatten sie den Bahnhof erreicht. Erleichtert kletterten Anton und Rüdiger aus dem Zug. Dann liefen sie zu einem schmalen, dunklen Weg, der direkt hinter dem Bahnhof entlang führte. Auf halbem Weg blieb Anton stehen. Wir sollten den Sarg absetzen und uns erstmal umsehen. Meinen Sarg soll ich unbewacht stehen lassen? Niemals. Lieber bleibe ich darauf sitzen, bis du wiederkommst. Ja, gut. Ich bin doch alleine raus, wenn wir nach Klein-Oldenbüttel kommen. Also ging Anton alleine den Weg weiter. Er führte zur Straße und dort waren auch zwei Hinweisschilder. Auf dem Schild, das nach links zeigte, las Anton Klein-Oldenbüttel, 2 Kilometer. Anton seufzte erleichtert, nun kannte er wenigstens ihren Weg. Und die 2 Kilometer würden sie auch noch schaffen. Mit dem schweren Sarg wurden es allerdings 2 sehr lange Kilometer. Endlich erreichten sie das Ortsschild von Klein-Oldenbüttel. Und kurz dahinter entdeckte Anton den Bauernhof. Da vorne ist der Bauernhof. Siehst du? Die große Scheune und der Stall und daneben das weiße Haus. Woher willst du wissen, dass es ausgerechnet das Haus ist? Weil ich schon mal hier war. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Dann brauche ich dich eigentlich gar nicht mehr. Wie meinst du das? Ganz einfach. Das letzte Stück schaffe ich auch so. Und ich? Du fährst nach Hause zurück. Allein? Wieso nicht? Ohne mich kannst du doch viel gefahrloser mit der Bahn fahren. Aber es fährt überhaupt kein Zug mehr. Ich habe mich vorher erkundigt. Und wie wolltest du nach Hause kommen? Mit dir. Ich habe extra deinen zweiten Umhang, den ich noch von Anna hatte, eingepackt. Du hast den Umhang mit? Na, das ist ja wunderbar. Dann brauchst du die Bahn doch gar nicht. Dann kannst du ja nach Hause fliegen. Du machst es dir ganz schön bequem. Ich habe dich bis hierher gebracht, deinen schweren Sarg mitgetragen. Und du? Du hast nicht mal so viel für mich übrig, dass du mit mir zurückfliegst. Das musst du auch verstehen. Ich muss mich hier ja auch einleben. Immer denkst du nur an dich. Als Vampir muss man das auch. Außerdem ist es gar nicht so schlimm, allein zu fliegen. Ich mach das schließlich auch jede Nacht, obwohl ich mich im Dunkeln fürchte. Und wie soll ich den Weg finden? Du fliegst einfach an den Schienen entlang. Hast du das gehört? Ein Schaf. Ein lebendiges, blutvolles Schaf. Also dann, bis morgen. Damit packte der Vampir seinen Sack und war schon zwischen den Bäumen verschwunden. Anton aber blieb nichts anderes übrig, als alleine nach Hause zu fliegen. Entgegen seiner Erwartung ging alles glatt. Am nächsten Tag allerdings schlief Anton auf der Fahrt nach Klein-Oldenbüttel tief und fest. Er erwachte erst, als das Auto hielt. Anton! Ach, was? Wo sind wir? In Klein-Oldenbüttel. Oh nein. Nicht schon wieder. Was heißt hier schon wieder? Wir waren doch erst einmal hier. Hast du schon genug von dem Bauernhof? Nein, nein. Ich finde alles wunderbar. Außerdem möchte ich wetten, dass es hier einen Vampir gibt. Bestimmt. Vampire sind ja auch das Wichtigste. Allerdings. Und voller Vorfreude auf die Ferien rieb sich Anton die Hände. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein.